Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Erfindungen, Entdeckungen. 1. Was halten Sie von der Rolle der modernen Technologien in unserem Leben? Moderne Technologien erscheinen in allen Lebensbereichen, im Unterricht, Haushalt oder Verkehr. Da es einen starken Konkurrenzkampf zwischen den Herstellern gibt, werden diese Geräte immer besser und billiger. Das soll ihnen mehr Profit bringen und uns das Leben erleichtern. Der IT-Sektor hat eine blühende Zukunft. Es geht dabei in erster Linie um intelligente Haushaltsgeräte, die für uns bestimmte Aufgaben übernehmen und selbstständig erledigen. Auch intelligente Uhren und Fernseher gehören zum Alltag. Roboter werden bei der Fließbandarbeit in der Autoindustrie eingesetzt. Mir scheint, Maschinen werden immer klüger, Menschen immer dümmer. 2. Wie werden die Verkehrsmittel der Zukunft aussehen? Es wird wohl immer mehr Hybridfahrzeuge und Elektroautos geben, der Umwelt zuliebe. Momentan sind letztere noch viel zu teuer, aber sie werden sich rasch verbreiten, wenn unsere Erdölreserven langsam ausgehen. Probeweise hat man schon fahrerlose Autos entwickelt, die sind aber noch lange nicht perfekt. Ich schätze, es werden immer mehr Drohnen im Warentransport und weiterhin Flugzeuge im Personenverkehr eingesetzt werden. Auf den öffentlichen Nahverkehr in Großstädten wird nach wie vor nicht verzichtet. Doch seine Nutzung wird vereinfacht werden. Zum Beispiel wird eine Chipkarte eingeführt, die man mit einem Fahrguthaben für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aufladen kann. 3. Wozu dient ein Smartboard? Es geht um die intelligente Tafel, ein Wunderwerk, das in immer mehr Schulen zu Unterrichtszwecken eingesetzt wird. Unsere Schule hat noch keins, aber ich habe eine ungefähre Vorstellung über die Vorteile des Smartboards. Hightech-Tafeln sind Tafeln und Projektoren in einem. Man kann darauf schreiben, zeichnen und Fotos oder Videos präsentieren. Ein Riesenvorteil ist die Vergrößerungsfunktion, die es auch im hinteren Winkel des Klassenzimmers ermöglicht, das Angeschriebene zu erkennen. Vorteilhaft ist auch die Radiergummifunktion, mit der man alles entfernen kann. Eine Erfindung, von der nicht nur Lehrer begeistert sind. 4. Halten Sie das Leben außerhalb der Erde für möglich? Absolut ja. Auch wenn Wissenschaftler noch nicht genau wissen, wo sie im Universum nach Leben suchen sollten. Und in Anbetracht der Riesendimension des Universums wird es noch lange dauern. Und ich fürchte, es wird die Menschheit schockieren. Die Gewissheit, dass wir nicht alleine sind, wird unser Leben auf den Kopf stellen. Möglich ist das Leben in der bewohnbaren Zone um einen Stern, wo ähnliche physikalische und chemische Gesetze zu ähnlichen Lebensformen wie auf der Erde führen könnten. Zahlreiche Planeten außerhalb unseres Sonnensystems sind bereits entdeckt worden, doch die Suche nach Leben hat bislang keine Ergebnisse gebracht. 5. Was ist Ihrer Meinung nach die größte Erfindung der Menschheit? Das ändert sich von Zeit zu Zeit. Mein neues Handy hat eine Verschlüsselung mit Iris-Erkennung. Ich denke, das ist eine Top-Erfindung. Mit dem Gerät kann ich sprechen, da es auch meine Stimme erkennt. Ich kann sogar die Klimaanlage damit einschalten. Vor ein paar Jahren hätte ich geantwortet, dass Internet und Facebook die größten Erfindungen aller Zeiten sind. Heute halte ich sie für selbstverständlich. Ältere Generationen setzen andere Prioritäten. Das schnurlose Telefon für meinen Vater, die Waschmaschine und der Fernseher für meine Großeltern. Als mögliche Kandidaten kämen noch das Rad, die Schrift und der Buchdruck in Frage. Und ein nicht zu vergessender Klassiker ist auch das Papiertaschentuch.